Am 15. und 16. Juni fand in Pyongyang eine Sitzung des 16. Koordinationsausschusses des Zusammenarbeits- und Entwicklungsprogramms für Betriebssicherheit und Flexibilität in der nordasiatischen Region der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, ICAA. An der Sitzung beteiligten sich der Generaldirektor der Generalverwaltung für Zivilluftfahrt, Kang Gi-sop, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, der Exekutivvorsitzende des oben genannten Koordinationsausschusses, Jin Yibin, die Mitglieder der ausländischen Delegationen und weitere ausländische Gäste. Auf der Sitzung wurde die Tätigkeit des Zusammenarbeits- und Entwicklungsprogramms zwischen 2015 und 2016 bilanziert. Danach beriet man über die aufrichtige Erfüllung der Verantwortung und Pflicht der Mitgliedsländer bei der Intensivierung der regionalen Zusammenarbeit und über die praktischen Fragen für den Luftverkehr zwischen 2016 und 2017, die Nützlichkeit der Luftfahrt und die Erfüllung der Standardforderungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation.